1. Dies ist das Wort des Herrn, das Joel, D.M. Sohn Pethuels, Offenbart Word. 2. Hort aufmerksam zu, Altesten, und schenkt mir Gehor, Albewohner des Lands, den es stellt sich die Frage, ob ein solches Arenis Gemmels in Ur Zitode in der Zit Ur Vorfahren stattgefunden hat. 3. Sideverb flicktet, dies geschehnis uren Kindern zu berichten, damit sie die Erzählung und die nächste Generation weitergeben, bis sie schließlich den künftigen Nachkommen bekannt ist. 4. Was die ein Art von Huschrecken übrig gelassen hat, das hat die nächste Verset, so dass durch die Verschieden in Schworn die gesamte Vegetation des Land systematisch vernichtet wird. 5. What auf, betrunkenen, und weint, klagt laut, Weintrinker, da ub der Jung Wein entsogen word und a dicen genus nun entbehren must. 6. Ein Machtiges und Unsalbers Vokist in mein Land einschfallen, dessen Zahn so stark und zerstörisch sind y die eins lohen. 7. Dies Invasoren haben mein Weinstock verwustet und mein Fagenbaum vollständig zerstört, in dem sie die Rinderbrissen und dies Weige Kohl und Weiss Syrakleesen. 8. Klage so tief y ein Jung Frau, die ein Traugewand aus Sacktouch tragt, weil sie den Verlobten ihrer Jugend verloren hat. 9. Da die Antietrige vernichtet sind, konnen im Tempel des Herrn kein Spies von Trankopfer mehr dargebracht wer den, weshalb die Priester, die Diener des Herrn, in tiefer Trauer sind. 10. Die Felder liegen brach und der Erdboden vertrocknet, da das Getreide vernichtet wird, der Wein versiegt ist und die Olverate erschöpft sind. 11. Side voller Scham, Bauern und Clark Lort, Windsor, wegen des Verlusts von Weisen und Gerst, denn die gesamte Ernte auf den Felden ist unwiederbringlich verloren. 12. Der Weinstock ist verdorrt, der Feigenbaum verwelkt, und auch all anderen Baum wie Granatapfel, Palmen und Apfelbaum sind ausgetrocknet, wodurch jeglich Freude unter den Menschen verschwunden ist. 13. Leg Trauergewanderen und Klagt, Priester, Jammert, Diener des Altars, und verbringt die Nacht im Gebet, da Urum Gott die Notwendigen opfergeben verweiget bleiben. 14. Ordnet ein heiliges Fasenen, ruft ein feierlich Versammlung einen Versammelt die Altesten soeel Bewohner im Tempel des Herrn, im gemeinsam in Brunstig zu im zu flehen. 15. We her über diesen Tag, den der Tag des Herrn steht unmittelbar beverend bricht als ein vom Allmächtigen ausgehend, gewaltig verwustung über uns herein. 16. Ist es nicht offensichtlich, dass uns die Nahrung direkt vor unseren Augen entzogen wird und das Freude und Jubel aus dem Haus unseres Gottes verschwunden sind? 17. Das Sartgut ist unter der Vertrockneten oder verdorben, die Voritshauser stehen leer und die Schönen zerfallen, weil es kein Getreide mehr gibt, das man dort einlagen konnte. 18. Das Wiestont vorhungern und die Rinderherden ihren Verstort her. Weil sie kein Weideflaschen mehr finden, sogar die Schafherden leiden unter dieser Extremen not. 19. Zu dir, Herr, ruf ich Hilf, denn ein Gluhend Hitzer hat die Weideplatz der Stepverbrand und das Feuer hat Baum auf dem Feld vernichtet. 20. Sogar die Wilden Tier rufen verzweifelt zu dir, da die Wasserlauf vollständig ausgetrocknet sind und das Feuer die letzten grünen Flatschen des Lands verzet hat.